und Mattus, unser Leben ein Schnell. Hier im Retronom, wo die Freude lebt, Pinball fliegt und der Spaß niemals verweht. Retronom. Oh, Arcade, wir tanzen bis zum Morgen. Pinballs und Air-Hockey, ohne Sorgen, Topscore-Liga. Die Nacht wird krachen. Konsolen, Wohnzimmer, Retro-Rausch. Retro-Rausch. Konsolen, Wohnzimmer, Retro-Rausch. Daddeln bis zum Schluss. Hier gibt's keinen Pause. Live-Übertragungen, das Herz schlägt schnell. Wir werden eins, wenn der Sound ertönt wie ein Held. Sandra und Mattus, wir sind das Retronom. Oh, Arcade, wir tanzen bis zum Morgen. Pinball zum Air-Hockey, ohne Sorgen. Topscore-Liga, schau wie wir lachen. Komm und sei dabei, die Nacht. Außerirdische Cocktails, die Sinne explodieren. Die Community rockt, wir lassen nichts verlieren. Musik um uns herum, ein Klang für die Seele. Jede Runde ein Sieg, wir geben niemals auf, das ist unsere Devise.